Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit viel Improvisation. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. This next thing is an instrumental called the pike. Okay. We'll be right back. Ein 20-jähriger Keyboarder und Sänger und ein 27-jähriger Drummer machten 1969 und in den folgenden Jahren als der weltkleinste Big Band Furore. Eddie Hardin und Pete York waren das. Sie firmierten damals schlicht unter dem Namen Hardin & York. Das Duo war hervorgegangen aus einer der vielen Spencer Davis Groups. Hardin & York trat 1969 oder 1970 auch in Radio Bremens Beat Club auf. Das war gerade eine Nummer aus dem Beat Club. The Pike heißt das Instrumental, mit viel Platz für Improvisation. Die Beat Club-Version davon erschien vor 9 Jahren als einer von 3 Bonustracks auf der CD-Wiederveröffentlichung des Hardin & York Erstlings Tomorrow Today. Um Improvisation geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. The Fright Watch ist die nächste Improvisation, betitelt in Anlehnung an ein anderes Stück aus dem Repertoire der Band, The Night Watch. Statt der Nachtwache jetzt also die Furchtwache und danach noch eine Nummer von der gleichen Band, eine Improvisation über einen Riff mit dem Titel The Talking Drum. Die Musiker sind Robert Fripp, Gitarre und Mellotron, David Cross, Geige und Mellotron, John Wetton, Bass und Bill Bruford, Schlagzeug. 23. November 1973 im Amsterdamer Konzertgebau. Kürzere Ausschnitte dieses fabelhaften Konzerts erschienen bereits 1974 auf dem offiziellen Album Starless in Bible Black. Als Bootleg kursierte das Konzert lange Zeit in schlechterer Tonqualität und 1997 brachte es Robert Fripp auf eigenem Label komplett selber heraus. Die Doppel-CD von dem Amsterdamer Konzert heißt The Night Watch. King Crimson gibt's natürlich heute auch noch und sie improvisieren auch in den neueren Inkarnationen der Band gerne und oft. Kompositorisch vorher festgelegte Strecken gibt's natürlich auch nach wie vor in den Crimson-Konzerten. Haarsträubend komplex sind sie auch wie ehedem. Um die Kunst der Improvisation geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Manchmal beschert einem der CD-Markt die Gelegenheit, zwei Versionen einer Nummer zu hören, die mit Unterbrechungen 33 Jahre im Repertoire einer Band gewesen ist. Die Zutaten sind der Band hinlänglich bekannt. Einmal Improvisation in E und dann eine auskomponierte Akkordfolge bitte. zweimal The Who mit ein und derselben Nummer aus Tommy. Sparks heißt die Nummer. Die Version, die zuerst zu hören war, wurde am 23. August 2002 aufgenommen in Detroit. The Who ohne den kurz vor der Tour verstorbenen Bassisten John Entwistle, mit Pino Palladino am Bass, mit Zach Starkey Schlagzeug, John Rabbit Bundrick Keyboards. Danach gab es dieselbe Nummer in der Version, die The Who im August 69 beim Woodstock Festival spielte, mit Keith Moon Schlagzeug und John Entwistle Bass. Ebenfalls 1969 wurde die nächste Nummer aufgenommen, am 24. Februar 1969 in der Royal Albert Hall in London. Der Song, der als Sprungbrett für eine ausgiebige Improvisation dient, war Ende 66 als erster selbstkomponierter Song des jungen Mannes als B-Seite seiner ersten eigenen Single erschienen. Stone Free heißt der Song, Jimi Hendrix, der Gitarrist und Sänger, Noel Redding ist der Bassist und Mitch Mitchell der Drummer, The Jimi Hendrix Experience. Oh man, yeah, blast in the past. And let's see, I'll do a thing called Stone Free. Yeah. Das war der erste Teil einer längeren Version von Stone Tree, mitgeschnitten am 24. Februar 1969 in der Londoner Royal Albert Hall. Mitch Mitchell und Noel Redding waren die Kollegen, die Jimi Hendrix hier beim Fliegen halfen. Knapp ein Jahr später, in den ersten Stunden des neuen Jahres, spielte Jimi Hendrix denselben Song in Begleitung von Buddy Miles und Billy Cox. Wir sind im New Yorker Fillmore East, A Band of Gypsies. Oh yeah, Happy New Year. I know, yeah, just something there. I'll turn it up. I'd like to dedicate this one to the cupcake sisters sitting back there with the yellow drawers on. Down. Noch einmal Stone Free von Jimi Hendrix, diesmal der erste Teil der Version, die die Band of Gypsies in der zweiten Show des 31. Dezember 1969 im Fillmore East spielten, also in den ersten Stunden von 1970. Knapp zwei Stunden mit viel improvisierter Musik gehen so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Michael Frank. Nach dieser Soundcheck-Folge um 3 Uhr gibt's wie üblich die Nachrichten vom Deutschlandfunk, jetzt aber noch Gelegenheit, einer Crew mit Trompeter Miles Davis zuzuhören. Die ersten Minuten der Nummer What I Say vom 72er Live-Album Live Evil. Jack DeJohnette Drums, Michael Henderson Bass, Aerto Moreira Percussion, Gary Barth Saxophon, John McLaughlin Gitarre und das wundervolle E-Piano spielt Keith Jarrett.